ascending to outer space. Find another race. I'm ascending to outer space. So, liebe Leute, wir sind immer noch auf dem Mixel Castle 2002, den zweiten Tag. Und jetzt haben wir euch wirklich lang genug allein gelassen mit der Musik. Das war jetzt eben DJ P und seit eben an den 2 Turntables Mock Y. Ladies and gentlemen, from Lake Recklinghausen, Germany, please welcome Mock Y!

Fuck.

there no real man left? Is there no real man left? A real cool guy who just sits next to me and says, nice tits. Let's go. Is there no real man a real cool guy who just sits next to me and says, nice tits. Let's go. Two.